Herren sind Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Um das Herz weht eises Wind und um und um und um. Durch die stille Nacht, harter, schwerer Schritt, unbekannter Kamerad, wandert, wandert mit. Fern sind Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Um das Herz weht eises Wind und um und um und um. Hast du der am Nacht, in der schwarzen Nacht, was ich dachte, Kamerad, auch im Herzen gedacht? Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Um das Herz weht eises Wind und um und um und um. Schau, ein Stern erblinkt, seit geraumer Frist, wenn er auf die Erde sinkt, in Deutschland Friede ist. Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Um das Herz weht eises Wind und um und um und um. Schau, ein Stern erblinkt, seit geraumer Frist, wenn er auf die Erde sinkt, in Deutschland Friede. Weib, Heimat und Kind, unsere Herzen schweigen stumm. Um das Herz weht eises Wind und um und um.